Wer ist Lilith? Viele von uns kennen sie am ehesten aus Goethes Faust, erster Teil. Als in der Walpurgisnacht der wüste Spuk der Geister an Faust vorüberzieht, fragt er seinen Begleiter Mephistopheles nach einer bestimmten jungen Hexe. Und Mephisto antwortet: Betrachte sie genau. Lilith ist das. Auf Fausts Frage, wer Lilith sei, gibt Mephisto Auskunft.